endlich Freitag. Heute ist Saufen angesagt, oh ja. Ein gar famoser Alkotag auf irgendeiner Party. Und Saufen und Bogen. Wir sind Freunde und Fremde und Menschen nehmen Drogen. Der Drang, die verdammte Literatur zu malträtieren, treibt uns durch alle Clubs, treibt uns an jede Bar. Schnäpse einzudenieren, Obst nach Absinth, kurzes Gleichgewicht verlieren, danach kotzen und weiter auf Altbieren, tanzen und Bogen, ein Ding, scheiß auf alles, Bastard bis den Ellenbogen. Ja, sauf, schütt dich zu, denn du bist heute in Tour. Ja, und sauf, schütt dich weg, tausend Kurze nicht perfekt. Ja, sauf, schütt dich zu, denn du bist heute in Tour. Ja, und sauf, schütt dich weg, tausend Kurze nicht perfekt. Ja. Ich seh nur noch verschwommene Gesichter, Wodka-Porn, ich werd immer dichter. Dröhnende Musik, direkt vor der Box hört man nichts mehr. Ich fall hin und halt mich fest am Boden, voll eklig irgendwie, also steh ich auf und check erstmal meine Hoden. Fang an, irgendwelche Weiber anzupöbeln. Na, blöde Schlampe, hast du Bock zu vögeln? Und mach Bekanntschaft mit Security, ein Riesenschranke, wirf mich raus und ich leg mich zum Pen auf eine Parkbank. Ja, saufen, schütt dich zu, der Club bist heute du. Ja, saufen, schütt dich weg, tausend Kurze nicht verreckt. Ja, saufen, schütt dich zu, der Club bist heute du. Ja, saufen, schütt dich weg, tausend Kurze nicht verreckt. Ja, ist schon ziemlich kalt, der Regen, ich kann mich kaum bewegen. Die ganze Welt dreht sich, mein Magen bewegt sich, doch nicht so. Ich hab mich ausgekotzt und stell fest, ich hab mich wirklich auf die Parkbank hingerotzt. Warten auf die Nüchternheit, ich zähl die Stunden. In meinem Schädel ist der Rest vom Tag schon fast komplett verschwunden. Ich weiß es jetzt schon, der nächste Morgen wird mies. Go in, rest in peace. Pogo! Ja, saufen, schütt dich zu, der Club ist heute du. Ja, saufen, schütt dich weg, tausend Kurze nicht verreckt. Ja, saufen, schütt dich zu, der Club ist heute du. Ja, saufen, schütt dich weg, tausend Kurze und ein Club.